Hier ist NDR 3. Verehrte Hörer, in der Bibliothek senden wir heute einen Essay des in Göttingen lehrenden Soziologen Hans-Paul Barth. Sein Thema ist die Zukunft der Lehrerausbildung. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, die Zeitungen sprechen seit Jahren von einer Lehrerschwemme und von Arbeitslosigkeit vieler tausender junger Lehrer, die keine Stelle finden. Ebenso ist bekannt, dass sich jetzt geburtenschwache Jahrgänge im Schulalter befinden. Die Bundesrepublik hat die niedrigste Geburtenziffer der Welt. Zurzeit zeichnet sich also keine grundlegende Veränderung der Lage auf dem Arbeitsmarkt für Lehrer ab. Mittlerweile hat sich dies auch unter den Abiturienten herumgesprochen. Immer weniger beginnen ein Lehrerstudium. Dies macht sich sowohl in den Studiengängen für das Gymnasial- und Realschullehreramt bemerkbar, als auch dort, wo Grund- und Hauptschullehrer ausgebildet werden. Uns interessiert jetzt etwas anderes, nämlich die Tendenz der Kultusministerien, die anscheinend zu stark ausgebauten Kapazitäten für die Lehrerausbildung zu reduzieren, und zwar in der Weise, dass ganze Fachbereiche an Universitäten oder pädagogische Hochschulen entweder geschlossen werden oder binnen weniger Jahre auslaufen sollen. Unmittelbarer Anlass war, dass an der Universität Göttingen der Fachbereich für Erziehungswissenschaften keine Studenten, die Grund- und Hauptschullehrer werden wollen, mehr aufnimmt und in den nächsten Jahren entweder ganz oder bis auf einen Rest verschwinden wird. Bei diesem Fachbereich handelt es sich um die frühere pädagogische Hochschule, die vor wenigen Jahren in die Universität eingegliedert wurde, zunächst nur administrativ. Nach und nach sollte aber, so hatte man sich dies vorgestellt, eine wirkliche Verschmelzung stattfinden, sowohl was die Lehrveranstaltung anbelangt, als auch hinsichtlich des Ranges und der Arbeitsweise des Lehrpersonals. Professoren und Assistenten der früheren pädagogischen Hochschulen sollten Forschung und Lehre in ähnlicher Weise miteinander verbinden können, wie man dies von Universitätswissenschaftlern erwartet. Davon ist jetzt nicht mehr die Rede. Hingegen sollen in Niedersachsen die kleineren pädagogischen Hochschulen, die sich in Städten ohne Universität befinden, erhalten bleiben. Für diesen Entschluss kann man gute regionalpolitische Gründe angeben, vorausgesetzt man akzeptiert, dass eine Reduktion der Kapazitäten aus finanziellen Gründen geboten und auch langfristig vertretbar ist. Hier sind allerdings Zweifel möglich. Wenn sich die Verhältnisse ändern sollten und man braucht wieder größere Kapazitäten, dann ist es natürlich schwierig, ganze Fachbereiche oder Hochschulen, die man hat eingehen lassen, wieder neu aufzubauen. Vorausgesetzt aber, wir müssten wirklich entweder Fachbereiche an Universitäten oder selbstständige pädagogische Hochschulen schließen. Dann könnte man sicher sagen, so etwas darf man einer Mittelstadt wie Lüneburg oder Hildesheim nicht antun. Die Lebendigkeit des Kulturlebens auf allen Gebieten hängt bei Städten dieser Größenordnung wesentlich davon ab, ob es am Ort überhaupt eine Hochschule gibt. Was nun auch immer für regionalpolitische Fragen mitspielen. Die Entscheidung, die Ausbildung von Grund- und Hauptschullehrern aus der Universität, in die sie eben erst eingegliedert worden war, wieder zu entfernen, sie aber an selbstständigen Hochschulen zu belassen, eventuell sogar zu konzentrieren, wo kein Kontakt zu einer Universität am Ort besteht, berührt eine grundsätzliche Frage, nämlich die, welche Art von Lehrerausbildung für die Zukunft angestrebt werden soll. Der Weg, wie er neuerdings in Niedersachsen beschritten wird, erinnert an den alten Spruch, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Blickt man zurück auf die Geschichte der Volksschullehrerausbildung, so entdeckt man über die letzten 150 Jahre hinweg eine allmähliche, immer weiter fortschreitende Annäherung an das Universitätsstudium. Demgegenüber hatten die Gymnasiallehrer von vornherein an Universitäten studiert. Freilich erhielt deren Studium im 19. Jahrhundert erst allmählich feste Konturen, ebenso auch ein Berufsbild. Zunächst waren es oft Theologen, die noch keine Pfarrstelle ergattert hatten, die an Gymnasien unterrichteten. Nicht selten war der Gymnasiallehrer eine Zwischenphase zur Professur an einer Universität. Zuletzt aber war der Studienrat ein beamtenrechtlich gesicherter akademischer Lebensberuf mit einem bestimmten gesellschaftlichen Rang, vergleichbar dem Regierungsrat oder dem Medizinalrat. Der Volksschullehrer rangierte in der Gesellschaftspyramide zunächst viel tiefer. Der Dorfschullehrer konnte sich mit dem studierten Pfarrer am Ort nicht vergleichen. Immerhin gelang es im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchzusetzen, dass alle Volksschullehrer Lehrerseminare besuchten. Für ihre Aufnahme brauchte man kein Abitur. Erst im 20. Jahrhundert wird es allmählich selbstverständlich, dass ein Volksschullehrer zunächst ein Gymnasium bis zum Abitur besucht und dann ein Studium an einer pädagogischen Hochschule absolviert, das freilich kürzer ist als ein Universitätsstudium. Pädagogischen Hochschulen wird auch zunächst nicht der Rang einer wissenschaftlichen Hochschule zuerkannt. Zwar winkt den Absolventen der Beamtenstatus, allerdings nicht das Gehalt eines höheren Beamten. Und die Gesellschaft ließ es ihn bei passender und unpassender Gelegenheit spüren, dass er nicht Vollakademiker war. Aber der Aufstieg der Volksschullehrer ging weiter. Warum die ehrwürdige Bezeichnung Volksschule abgeschafft wurde, weiß ich nicht. Aber die Ausbildungsstätten für Grund- und Hauptschullehrer, die pädagogischen Hochschulen, wurden als wissenschaftliche Hochschulen anerkannt. An ihnen unterrichteten mehr und mehr ganz ähnliche Professoren wie an den Universitäten. Die Laufbahn vieler Universitätsprofessoren begann oft an der PH. Mancher in der Fachwelt bekannte Gelehrte blieb dort, weil er zufälligerweise gute Arbeitsbedingungen besaß oder den Wohnort nicht wechseln wollte. Der Unterrichtsbetrieb wurde ähnlicher, Vorlesungen und Seminare an den pädagogischen Hochschulen bekamen immer mehr wissenschaftliche Fundierung und wissenschaftlichen Stil, während man an der Universität über zunehmende Verschulung klagte. Schließlich begann man, wie gesagt, die pädagogischen Hochschulen, wo es örtlich möglich war, in Universitäten einzugliedern und erstrebte auch eine sogenannte Fach-zu-Fach-Integration. Zum Beispiel die früheren PH-Lehrkräfte für Deutsch, Pädagogik oder Sozialwissenschaften sollten mit den jeweiligen Lehrkräften der Universität zusammen in einem Institut vereinigt werden. Die Studenten der verschiedenen Lehrerstudiengänge konnten im Prinzip dieselben Lehrveranstaltungen besuchen wie die zukünftigen Gymnasiallehrer, nur dass von dem Kandidaten für das Lehramt für Grund- und Hauptschulen im Examen ein bisschen weniger verlangt wurde, weil sein Studium ja kürzer war. Eine Zeit lang schien es so, dass demnächst die Rangunterschiede zwischen den Gymnasiallehrern, Realschullehrern und den ehemals leicht verachteten Volksschullehrern eingeebnet sein würden, zumal ja nunmehr auch Schulen neuen Typs gegründet wurden, Gesamtschulen, die einmal voll ausgebaut in sich die Aufgaben von Grund-, Haupt-, Realschule und Gymnasium vereinigen sollten. In dieser Entwicklung war viel Standespolitik beteiligt, die ja oft komische Züge annimmt. Wer hat nicht über die ewig fordernden Lehrergewerkschaften gespottet, aber auch über die hochgemute Abwehr der Philologenverbände? Aber war es nur Standespolitik der Volksschullehrer? Diese beeinflussten in manchen Parteien, zum Beispiel der SPD, lange Zeit in der Tat den Kurs der Bildungspolitik, zum Ärger nicht nur vieler Studienräte, sondern auch der Universitätshochschullehrer und der Eltern aus dem gehobenen Bürgertum. Es war nicht nur Standespolitik. Es ist inzwischen Mode geworden, die Entwicklung in den Schulen, sowohl im Grund- und Hauptschulsektor wie an den Gymnasien, Realschulen und Gesamtschulen, negativ zu beurteilen, so als ob ein ständiger Verfall stattgefunden habe. In der Tat ließen sich viele negative aufzählen. Zum Teil handelt es sich um allgemeine Zeiterscheinungen, zum Teil sind es auch Folgen verfehlter Reformversuche oder von ständigen, wenig überlegten organisatorischen Veränderungen oder auch einseitigen ideologischen Vorstellungen, die auf Pädagogik, Didaktik und Lehrpläne abgefärbt haben. Darüber ließe sich stundenlang berichten und diskutieren. Wir vergessen aber leicht, dass wir im Laufe vieler Jahrzehnte im Hinblick auf das, was die Schule leisten soll, immer anspruchsvoller geworden sind. Ich weiß nicht, ob man heute noch genau feststellen kann, mit welchen Kenntnissen 14-jährige Volksschüler vor 30, 50 oder 80 Jahren die Schule verlassen haben. Die damaligen Lehrpläne sich anzusehen, reicht dazu nicht aus. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass ein Meister in einer Lehrlingswerkstatt, der sich heute über die mitgebrachten Schulkenntnisse seiner Lehrlinge beklagt, die 9 oder 10 Jahre auf der Schule waren, ganz andere Ansprüche stellt als ein Handwerksmeister vor einigen Jahrzehnten. Der Meister von heute beklagt sich mit Recht, denn er muss seinerseits seinen Lehrlingen viele technische Zusammenhänge erklären, denen früher ein Facharbeiter nicht begegnete. Das gilt ganz allgemein. Es mag sein, dass die verschiedenen Schularten ihr Ziel nicht erreichen. Aber die Ziele, die wir der Schule setzen, sind auch höher geschraubt und zwar mit gutem Grund. Denn die Ausbildungsgänge, die der Schule folgen, Die Metallfacharbeiterlehre genauso wie das Studium an der Universität verlangen nicht nur den Erwerb von mehr Wissen, sondern auch von komplizierteren Methoden, mit diesem Wissen umzugehen und die Fähigkeit, selbstständig auch später im Berufsleben neues Wissen aufnehmen zu können. Dass hierdurch auch die Ansprüche an die Qualifikation der Lehrer gestiegen sind, ist nicht verwunderlich. Wir erwarten von einem Gymnasiallehrer, dass er in den Leistungskursen der Oberstufe seinen Unterricht den Seminaren der Universität annähert. Das geht oft schief, weil manche Lehrer mit unzulänglichen Mitteln die Universität zu imitieren versuchen. Aber wir wollen doch, dass der Lehrer irgendwie den Oberstufenschülern nicht nur Wissen einpaucht, sondern mit ihnen übt, wie man selbstständig Informationen herbeiholt, sie kritisch überprüft und diskutiert. Aber auch der Grund- und Hauptschullehrer soll nicht ein Pauker alten Stils sein. Natürlich ärgern wir uns, wenn Basisfertigkeiten wie Grundrechenarten und Rechtschreibung zu wünschen übrig lassen, wenn allzu schnell und modisch wechselnd unausgegorene Methoden eingeführt werden, erinnert sei an Ganzheitsmethode und Mengenlehre. Aber im Prinzip verlangen wir natürlich, dass jeder Lehrer über ein breiteres Sachwissen und besser fundierte didaktische und pädagogische Methoden verfügt, als seine Kollegen vor 30 oder 50 Jahren. Die Frage, die man allerdings nicht zu schnell mit Ja oder Nein beantworten soll, lautet nun: War es richtig, die Grund- und Hauptschullehrerausbildung immer mehr dem wissenschaftlichen Studium an Universitäten anzunähern, beziehungsweise sogar in die Universität zu integrieren? Ich muss bekennen, dass ich seinerzeit, als überall von der Integration der pädagogischen Hochschulen in die Universitäten geredet wurde, und hier und da auch mit ihr begonnen wurde, einen schönen Traum gehabt habe. Die Tatsache, dass er sich bis jetzt nicht erfüllt hat, spricht nicht gegen ihn. Wenn man sich Mühe gibt, könnte man mit seiner Verwirklichung noch heute beginnen. Ich hoffte einerseits, dass die Studierenden, die später an Grund- und Hauptschulen unterrichten sollten, durch die größere Vielfalt des Angebots an der Universität zu einem selbstständigeren und kritischeren Studienverhalten stimuliert würden, schon weil sie nicht mehr auf die wenigen jeweiligen Fachvertreter an den pädagogischen Hochschulen angewiesen wären. Sie hätten auch mehr Gelegenheit, in bestimmten Disziplinen wirklich tiefere Kenntnisse zu erlangen, auch gerade in den Disziplinen, die das Umfeld der Pädagogik und Didaktik darstellen, zum Beispiel Sozialwissenschaften, Psychologie, Philosophie. Freilich brauchten sie angesichts ihrer kürzeren Studienzeit hierzu sorgfältige Beratung. Auf der anderen Seite hätte aber auch die Gymnasiallehrerausbildung davon profitieren können. Gewiss soll sie ein wissenschaftliches Studium bleiben, jedoch könnten die Integration der pädagogischen Hochschulen einen Impuls geben, die Probleme der Schulpraxis schon vor dem ersten Staatsexamen kennenzulernen und freilich auch wissenschaftlich zu reflektieren. Überhaupt darf man hier nicht in schroffen Alternativen denken, wie Theorie oder Praxis. Antizipatorisches wissenschaftliches Lernen oder Lernen durch Mitmachen, das heißt Teilnehmen an der Praxis. Es kommt auf eine lebendige Wechselbeziehung an, zum Beispiel auf das theoretisch gut vorbereitete Praktikum, dessen Erlebnisse nachträglich wieder theoretisch aufgearbeitet werden. Es ist nicht nur die Wissenschaft, die der Praxis Impulse gibt und Neuerungen auslöst, auch die Erfahrungen der Schulpraxis können die Wissenschaft befruchten. Das gilt selbstverständlich für die Erziehungswissenschaften. Aber man könnte auch daran denken, dass es einem Politikwissenschaftler, der sich dafür interessiert, wie ein junger Mensch zum Staatsbürger wird, oder einem Literaturwissenschaftler, der über Rezeptionsästhetik forscht, nicht gleichgültig sein kann, auf welche Weise Menschen in ihrer Schulzeit mit politischen Sachverhalten oder Literatur langsam vertraut werden. Wie entsteht ein Staatsbürger, ein Bücherleser, ein Medienkonsument, dessen Probleme der allgemeinen Forschung, wie sie an Universitäten betrieben werden müsste. Jetzt befinden wir uns freilich im Bereich der Wunschträume. Von jener engen Wechselbeziehung zwischen Schulpraxis und Universitätswissenschaft ist bisher nur wenig realisiert worden. Es ist möglich, dass die Kluft heute größer ist als früher. Dies liegt einmal an der immer weiter fortschreitenden Spezialisierung der Universitätsdisziplinen, und zwar auch der Geistes- und Sozialwissenschaften, erst recht natürlich der Naturwissenschaften. Immer weniger haben die Inhalte, die auch ein Lehrerstudent in wissenschaftlichen Lehrveranstaltungen kennenlernt, mit den Inhalten zu tun, die er später in der Schule vermitteln soll. Selbst in den Erziehungswissenschaften ist es mehr oder weniger ein Glücksfall, wenn das, was er in der Vorlesung hört oder für ein Referat bearbeitet, später unmittelbar verwendbar ist. Eine mittelbare Auswirkung kann allerdings durchaus eintreten. Der Student schult an der Wissenschaft seine Denkfähigkeit und erwirbt Methoden, die ihn befähigen, den Unterrichtsstoff in der Schule selbstständig zu gestalten und weiterzuentwickeln und sein didaktisches und pädagogisches Tun unter allgemeinen Gesichtspunkten zu überprüfen. Aber da stocke ich schon. Es hat in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften natürlich in den letzten Jahrzehnten Theorien gegeben, die auch in ihrem Inhalt verblasen und weltfremd waren, nicht nur in ihrer Begrifflichkeit unverständlich. Sie haben leider an vielen Orten den Hochschulunterricht bestimmt. Dadurch wurde der Praxisschock, sicherlich zu allen Zeiten ein unvermeidliches und vielfach heilsames Erlebnis für Hochschulabsolventen, so schlimm, dass er tiefe Spuren hinterließ. Manche junge Lehrer scheiterten, mussten ihren Beruf aufgeben. Andere üben ihn nun verbittert und voller Resignation aus. Manche kultivieren eine Abwehrhaltung oder sogar ein Ressentiment gegen alles, was nach Wissenschaft und Universität riecht. Dies erschwert natürlich auch die Verwirklichung des an sich richtigen Gedankens, an den Hochschulen Fortbildungskurse für Lehrer, die bereits im Beruf stehen, durchzuführen. Aber man darf über diesen ärgerlichen Tatsachen nicht die langfristige Entwicklung übersehen, die unser ganzes Geistesleben überschattet. Dieses war niemals einheitlich. Ich drücke dies jetzt sehr vereinfacht aus. Es gab früher eine Volksbildung, die in eine allgemeine Volkskultur eingebettet war. Dann gab es eine höhere Allgemeinbildung für die gebildeten Stände. Von dieser Allgemeinbildung hob sich zu allen Zeiten das Gelehrtenwissen im speziellen Disziplinen ab. Dieses war weniger spezialisiert als heute, aber der Typ des wirklichen Universalgelehrten war sehr selten. Hat einmal sehr hübsch gesagt, Leibniz war der Letzte, der noch alles gewusst hat. Heute verschwimmt die Volksbildung mit jener Allgemeinbildung, die früher einmal das Privileg der gehobenen Schichten war. Das ehemals geschlossene Gebäude der bürgerlichen Bildung hat einerseits neue Gebiete in sich aufgenommen, verfügt aber nicht mehr über einen festen Kanon. Es eignet sich deshalb weniger als Statussymbol. Das Verhältnis zu den traditionellen Bildungsgütern ist diffus. Teilweise ist man ehrlicher geworden, man gibt notgedrungen zu, dass man wichtige Bücher nicht gelesen hat. Andererseits wird mangels einer Basis gemeinsamer Bildungsgüter mehr aneinander vorbeigeredet und mehr geschwafelt. Wichtig für unser Problem ist aber, dass sich die Wissenschaft immer weiter von der Ebene der Allgemeinbildung der Gebildeten, man darf das mal ruhig in Gänsefüßchen setzen, entfernt hat. Noch vor 60 oder 80 Jahren war für einen Menschen mit Abitur, der danach ein akademisches Studium absolviert hat, das, was in anderen Wissenschaften getrieben wurde, nicht völlig fremd und unverständlich. Ein Arzt konnte viele Bücher lesen, die von Historikern geschrieben wurden. Die Geschichtsprofessoren konnten ja noch erzählen. Aber auch ihr Geschichtsbild war einfacher, leichter verständlich, nicht zuletzt, weil es vom nationalen und ethnozentrischen Geist der Epoche geprägt war, oder auch, weil sie etwa in den Römern die Ahnherren moderner republikanischer Gemeinwesen sahen. All dies versteht sich heute nicht mehr von selbst. Es ist schwer zu sagen, woraus heute und in Zukunft sogenannte Allgemeinbildung bestehen soll. Selbstverständlich muss man darüber noch viel nachdenken. Es genügt für unsere Überlegung aber jetzt zu sagen, dass Menschen, die sich in unserer komplizierten Welt zurechtfinden, ein eigenes Urteil bewahren und unter anderem auch fähig sein sollen, in einer Demokratie am politischen Leben teilzunehmen, ungewöhnlich viel lernen und einüben, vor allem ihren Verstand üben müssen, und zwar vor und neben ihrer speziellen Ausbildung, die sie für das Erwerbsleben benötigen. Sonst versinken sie im engstirnigen Fachbanausentum oder fallen vereinfachenden Ideologien und kurzatmigen Heilslehren zum Opfer. Diese Allgemeinbildung soll möglichst vielen zuteil werden. Freilich wird es, falls man nicht bewusst restriktiv eine Nivellierung nach unten anstrebt, Bildungsunterschiede geben. Es wird sich nicht einmal vermeiden lassen, dass diese auch etwas mit sozialer Herkunft, mit der Position im Berufsleben und der Schichtungspyramide der Gesellschaft zu tun haben. Aber man soll sich nicht auf das frühere und heute nachwirkende Zweierschema festlegen, eine Bildung für die Gebildeten und eine Bildung für das Volk. Es kommt darauf an, möglichst vielen Menschen möglichst viel Bildung zu vermitteln. Dabei muss man freilich Konzeptionen entwickeln, die verhindern, dass aus einer geringeren Bildung Halbbildung im schlechten Sinne des Wortes wird. Genau genommen ist dies aber heute das Problem jeder Allgemeinbildung, auch derjenigen, die auf anspruchsvollen humanistischen Gymnasien erworben wird. Zwar speist sich eine Allgemeinbildung nicht nur aus der Wissenschaft, es gehört zum Beispiel auch Geschmacksbildung dazu, aber ein großer Teil der Bildungsgüter stammt natürlich irgendwie aus der Wissenschaft. Jedoch handelt es sich dann um kleine Ausschnitte, vereinfachte Denkmodelle, rudimentäre Berechnungsmethoden, erste Anfänge im Problemlösungsverhalten. Nur eine Minderheit wird dann, und zwar nur in einem speziellen Bereich, den Stand der Wissenschaft selbst kennenlernen. Es ist eine alte Aufgabe, die aber in unserer Zeit viel dringlicher geworden ist, einen Weg zu suchen, wie kleine Ausschnitte und rudimentäre Bewegungen des Denkens, die aus dem Reich einer vorgepreschten Wissenschaft stammen, auf der Ebene der Allgemeinbildung angesiedelt und fruchtbar gemacht werden können, ohne dass Oberflächlichkeit oder Konfusion entsteht, die dann veranlasst, Hilfe bei Ideologen und Gurus zu suchen. Es ist klar, dass diese Aufgabe nicht nur, aber vor allem von der Schule, und zwar von allen Schularten, zu leisten ist. Dies ist meines Erachtens der Hauptgrund, weshalb eine Bildungspolitik, die die Ausbildung von Grund- und Hauptschullehrern von den Universitäten wieder abzukoppeln versucht und kleineren im Land verstreuten pädagogischen Hochschulen den Vorzug gibt, der Tendenz nach abzulehnen ist, auch wenn finanzielle, kapazitäts- und regionalpolitische Gründe im Einzelfall für sie sprechen. Dagegen war es im Prinzip richtig, die pädagogischen Hochschulen zunehmend, von heute auf morgen geht dies nicht, in die Universitäten zu integrieren. Zwar ist man aus vielerlei Gründen heute weit von dem Ziel entfernt, das wir eben skizziert haben. Vermutlich ist es von vielen, die mit der Integration der pädagogischen Hochschulen standespolitische Zielsetzungen verbunden haben, nämlich eine Aufwertung der Volksschullehrer und der PH-Professoren, gar nicht verstanden worden. Kurzschlüssig ist auch der Gedanke, je wissenschaftlicher die Lehrerausbildung und je wissenschaftlicher dann auch der Schulunterricht, desto besser. Wer so denkt, und so haben in den vergangenen Jahren nicht wenige gedacht, verkennt die spezifische Qualität jener Allgemeinbildung, die nicht nur, aber doch wesentlich durch die Schule vermittelt werden soll. Eine neue Konzeption dieser Allgemeinbildung, die sicherlich Elemente der traditionellen bürgerlichen Bildung übernimmt, aber andere Gewichtungen erhält, müsste allerdings erst entwickelt werden, ebenso auch viele pädagogische und didaktische Vermittlungsformen. Dies ist aber nur im engen Kontakt mit denjenigen Einrichtungen möglich, die sich in aller Breite der Pflege der Wissenschaft widmen, nämlich den Universitäten. Aus diesen Gründen ist es nicht richtig, Einrichtungen für eine Lehrerausbildung zu bevorzugen, die räumlich und personell von den Universitäten zunächst einmal getrennt sind. Sie sind stets in Gefahr, als Hochschulen der zweiten Garnitur abgestempelt zu werden, da sie ja angeblich nur Lehrer ausbilden, die eine Bildung minderen Ranges zu vermitteln haben, nämlich Volksbildung, Bildung für das einfache Volk. Solche Gedanken liegen in einer Zeit der Trendwende nahe. Wenn sie sich nicht durchsetzen sollen, dann müssen freilich auch die Universitätswissenschaftler ihr eigenes Tun überdenken. Sie müssen sich darüber klar werden, dass Wissenschaft keineswegs von allein bildend ist, dass das Betreiben von Wissenschaft ohne Allgemeinbildung auf die Dauer unfruchtbar und bedenklich ist und dass die wissenschaftlichen Elemente, deren die Bildung bedarf, eine wohlüberlegte Umformung durchlaufen müssen, um diejenigen, die nicht Wissenschaftler von Beruf werden können und wollen, nicht in Halbbildung zu stoßen. Unter Halbbildung ist nicht nur eine halbe Bildung zu verstehen, sondern eine spezifische Deformation des Geistes. Zu dieser kommt es, wenn Bildungsgüter wie Fertigteile in das Bewusstsein verpflanzt werden und dieses dann an freier Bewegung hindern. Für all dies gibt es keine Patentrezepte im institutionellen Bereich. Aber die Schließung von ganzen erziehungswissenschaftlichen Fachbereichen an Universitäten ist auf jeden Fall ein Schritt in die falsche Richtung. Dies sollte sich zum Beispiel die niedersächsische Landesregierung, aber nicht nur sie, noch einmal überlegen. Auf NDR 3 hörten Sie in der Bibliothek einen Essay von Hans-Paul Barth, Die Zukunft der Lehrerausbildung. Meine Damen und Herren, und nun senden wir in der kommenden Stunde ein Notturno.